Deutschland im Mai 2018. Der Asylstreit in vollem Gang, die Debatte auf einem neuen Hysterie-Level. Abschiebe-Irrsinn titelt die Bild-Zeitung. Den passenden Artikel würzt Alexander Dobrindt mit einem Zitat. Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebe-Industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden. Das Unwort ist Dobrindt damals nicht aus Versehen rausgerutscht. Nein, er wiederholt die Formulierung später gern vor Kameras und Mikrofonen. Immerhin nennt ihn Bild dafür den knallhart Dobrindt. Und selbst heute, als seine Wortschöpfung zum Unwort des Jahres erklärt wird, wirkt Dobrindt nicht gerade zerknirscht. Ja, damals sei die Debatte halt so zugespitzt geführt worden, sagt er. Vor Mikrofonen allerdings will er das heute nicht wiederholen. Habe ich ja vorhin alles dazu gesagt. Schon im Mai hatte Dobrindts Ausspruch heftige Reaktionen ausgelöst. Beim Integrationstest würde Dobrindt mit diesem Verständnis von Rechtsstaat durchfallen, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Grünen-Chef Robert Habeck befand seinerzeit, Dobrindt habe jede Scham verloren und trage zur Verrohung des Rechtsstaates bei. Auch die CDU ging seinerzeit auf Distanz, Angela Merkel eher dezent. Ich glaube, dass wir ein Rechtsstaat sind. In diesem Rechtsstaat wird von rechtsstaatlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Annegret Kramp-Karrenbauer, damals noch nicht Parteichefin, schon deutlicher. Ich kenne viele Menschen, die sich für Asylanten einsetzen. Das sind vor allen Dingen Menschen, die aus einem tiefen Impuls heraus diesen Asylanten helfen wollen. Sie setzen natürlich da auf die Möglichkeiten, die der Rechtsstaat uns bietet. Aber solange wir diese Rechtslage haben und wir stehen zu dieser Rechtslage, kann man sich nicht darüber beklagen, wenn dann Rechtswege auch genutzt werden. Alexander Dobrindt aber schimpfte damals auf die Anti-Abschiebe-Industrie. Der politische Diskurs werde damit nach rechts verschoben, begründete die Jury heute ihre Auswahl zum Unwort des Jahres. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen immerhin hofft, dass die Auszeichnung dem CSU-Mann eine Lehre sein wird. Herr Dobrindt hat offensichtlich damit den letzten Anstoß bekommen, sich klar darüber zu werden, dass alles, was wir in der Politik als Begriffe verwenden, die spalten und die Menschen diffamieren, falsch ist. Insofern, das ist schon das richtige Unwort des Jahres. Und auch Dobrindt selbst philosophierte heute über den richtigen Ton in der Politik. Die Wortwahl und das Auftreten ist natürlich auch immer einem Amt entsprechend angemessen zu führen. Das allerdings sagte er auf eine Frage über seinen Parteifreund Markus Söder.